deine Erde fließt in das Leben deiner Vorfahren. Der Ahne sich auch in deinem Geist ergießt. Aus tausenden Ahnen bist du eins geworden, was uns hier gesehen stammt dein Sein. Aus tausenden Ahnen fließt der Götterstrom, gestaltend in dein eigenes Sein. Du ein Teil jenes großen Ganzen, Erdkette einer langen List. Sei stolz auf sie, denn sie machen dich zu dem, was du heute bist. Von jedem ein Ahnen für deine Spur zu dir. Ihr kämpft und mühen in treu deutscher Manier. Von jedem ein Tropfen Blut durch deine Adern. Volk, ein Glaube, rein sein Geist. In jede Ahne kette du dich als ein Reis. Die Geschichte und Herkunft deiner Ahnenkette prägt jeden, der sie kennt. Wer weiß, woher stammt, woher kommt, weiß, wohin der Weg führt, wohin der geht. Aus tausenden Ahnen bist du eins geworden, was uns hier gesehen stammt dein Sein. Aus tausenden Ahnen fließt der Götterstrom, gestaltend in dein eigenes Sein. Du ein Teil jenes großen Ganzen, Erdkette einer langen List. Sei stolz auf sie, denn sie machen dich zu dem, was du heute bist. Von jedem ein Ahnen für deine Spur zu dir. Ihr kämpft und mühen in treu deutscher Manier. Von jedem ein Tropfen Blut durch deine Adern. Heiliges Erbe, heiliges Blut. Unvergänglich dein Dasein, deine Identität. Ehre, Treue, bedingungslose Leute.